Bleib stehen. Bleib stehen. Warum soll ich denn stehen bleiben? Das siehst du denn nicht. Auch er bleibt stehen. Was haben wir mit ihm zu tun? Jetzt geht er weiter. Ich sehe es. Komm jetzt. Wir müssen ihm doch nach. Sag mir nur eins, gütiger Herr. Warum nur laufen wir denn hinter diesem blinden Narren her? Komm, Karjon. Zuletzt verlieren wir ihn noch. Zeus und ihr großen Götter, alles ist ein traurig Los, wahrhaftig. Man könnte lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Mein Herr ist verrückt. Ich heiße Karjon und bin sein Sklave. Und kann ihm sagen, was ich will. Er denkt nicht mehr daran, mir zu gehorchen. Statt meinem klugen Kopf zu folgen, folgt er den tollen Sinnen dieses blinden Kerls. Den Schaden drauf, den müssen wir gemeinsam tragen. Ein sauberer Kunde übrigens, der Gott, der da in Delphi auf drei Füßen sitzt. Denn er hat meinen Herrn, der einst zumindest ein Wunderbar an Weisheit und Gelehrsamkeit, zu einem mittelmäßigen Narren gemacht. Da spielen sie verkehrte Welt. Wenn sonst der Sehende den Blinden führt, hier läuft der Sehende dem Blinden nach. Und wenn der Blinde in ein Erdloch stolpert, da muss mein Herr ihm nach und ich, der ich sein Sklave bin, dazu. Herr, frag ihn doch, wohin er will. Und wenn er seine Zähne nicht wackeln lässt, zieh ihm eins über. Du störst den alten Mann, schweig still. Doch, ich denke nicht daran. Ich will nicht schweigen, bis du mir sagst, wer dieser Mensch da ist. Aus Liebe, frag ich. Aus Liebe zu dir und auch ein wenig zu mir. Du bist von meinen Sklaven zwar der Ungehobelste und Frechste und hast mich sicherlich schon mehr bestohlen, als meine Frau mich je betrog, doch du bist auch der Treueste. Und die Treue ist eine hohe Tugend. Du sollst es umständlich von mir erfahren, warum ich diesem Menschen nachlaufe, wie die Wolken dem Meeresturm. Na gut, ich höre. Ich war fromm. Man sagt es. Ich befolgte Athens Gesetze, ich opferte dem Staat und habe es in allem so gehalten, wie es der Allgemeinheit wohl zum Nutzen reicht. Doch ich ward arm und ärmer, litt schließlich ausgesprochene Not. Eben, deshalb. Aber die anderen wurden reich. Die Tempelräuber, die Diebe, Mörder, Volksredner und Halsabschneider. Ja eben, wiederum deshalb. Da ging ich zu Apollo und fragte, ob meinem Sohne sei ein besseres Los beschert. Ich habe ihn einfach vor dem Kopf gefragt, ob er, mein Sohn, ein Gauner werden müsse, um in der Welt sich besser fortzubringen als ich. Und wie ließ sich Apollo da vernehmen? Der Spruch war klar und ließ dem Zweifel keinen Raum. Dem Ersten, dem ich aus dem Tempel treten begegne, soll ich folgen, bis er mit mir nach Hause käme. Na, und wer war der Erste? Der da. Herr, da hast du's doch. Ja, merkst du denn noch immer nicht den Sinn des Spruchs? Er sagt doch klar, dein Sohn möge das werden, was du gerne geworden wärst, aber nicht geworden bist. Was denn? Ein Schurke. Woraus ersiehst du das? Er meint, ein Blinder selbst sieht, dass Halunken in diesen Zeiten besser vorwärts kommen als Sehende. Unreife Jugend, aus einem Götterspruch spricht Höheres. Wollt jener Mann doch sprechen, so wäre jedes Rätsel bald gelöst. Warum willst du nicht sprechen? Hey? Wer bist du, krummfüßiger Dionysos? Zum letzten Mal in Güte, oder? Herr, leih mir für einen Augenblick den Stock. Zum Henker mit euch. Geht mir aus dem Weg. Du bist zu plump und grob. Lass mich einmal versuchen. Mein lieber Freund, ihr werdet doch, sofern ihr noch ein Mensch seid, sicher auch die menschliche Sitte befolgen und einen Namen tragen. Hört ihr mich, Herr? Ihr sollt mir aus dem Wege gehen. Jetzt weißt du es ganz genau. Du sollst dein Maul aufmachen, Kerl. Ihr Leute, lasst mir meinen Frieden. Frieden? Frieden willst du? Vor meinem eigenen Sklaven hast du mich blamiert. Was ich dir sagte, Herr. Am besten, wir brechen ihm sogleich das Genick. Was wollt ihr Narren denn? Den Namen. Nur den Namen, mit dem dich einst dein Mütterchen beehrte. Wenn ihr erst meinen Namen wisst, dann tut ihr mir Gewalt an und lasst mich nimmer fort. Wir schwören dir, du sollst den Weg gehen, den du willst. Nur deinen Namen. Ich heiße Plutus. Der Gott des Reichtums? Der Gott des Reichtums in so schäbigem Gewand? Bei allen olympischen Meeres- und Unterweltsgöttern. Ihr seid Plutus? Ich bin der Plutus. Leibhaftig? Wenn er es ist, dann scheint er es leibhaftig selbst zu sein. Und woher kommst du denn so schmutzig? Ich komme aus dem Haus des Patrokles, der nie, seitdem er atmete, sich je gewaschen hat. Karjon, verneige dich. Ich bin verneigt. Nun sag uns doch, erhabener Gott, warum sind deine Lichterchen verlöscht? Hast du ein Unglück gehabt? Zeus, der Vater der Götter, hat es getan. Als Jüngling drohte ich ihm, bei braven, guten Weisen stets nur einzukehren. Mit Blindheit schlug er mich, damit die Braven ich nicht fände. Ha, neidisch ist der Göttervater auf alle braven Leute. Das ist mir schon ein rechter Göttervater. Ja, sind es denn nicht gerade die braven, rechtschaffenen Leute, die ihn verehren? Er glaubt es nicht. Wenn du jetzt also wieder sehend würdest, dann brächst du deine Freundschaft mit den Gaunern und würdest dich wieder den Guten widmen? Sofort. Doch habe ich seit langem keinen guten Menschen mehr gesehen. Kein Wunder. Das habe ich mit meinen guten Augen nicht einmal. Also, ihr kennt mich jetzt, lasst mich gehen. Nein, nein, jetzt bleibst du hier. Ich lasse dich nicht weg. Hier hast du den bravsten Mann Athens vor dir. Es gibt keinen besseren als mich und keinen ehrlicheren. Das hörst du doch schon an der spitzen Zunge meines Sklaven. Ich bin so milde, so barmherzig. Bei Zeus, es lebt kein zweiter mehr grundehrlich so wie ich. Spitzbuben seid ihr alle. Gemeine Wortverdreher, niederträchtige Halunken. Da hast du sicher recht. Doch wenn du sehen könntest und mich dann siehst, dann müsstest du gestehen, es sind nicht alle schlecht. Nichtswürdige Lumpen sind sie alle. Wenn du mich damit meinst, kann dir noch allerhand passieren. Hör an und bleib bei mir. Und wie ich dir das danken will, vernimm es jetzt. Ich werde dich von deinem Augenleiden heilen, wenn mir ein Gott dabei behilflich ist. Ich will nicht sehend werden. Herr, spar dir deine Mühe. Er ist verrückt. Wenn Zeus es merkt, legt er den fürchterlichsten Krach mir hin. Er wird mich strafen. Das hat er doch bereits getan, indem er dich hier ohne Augenlicht die Wege suchen lässt. Ich fürchte, Zeus. Hasenherz, glaubst du, Gewalt und Donner, Blitz und Krach des Göttervaters ist auch nur einen Obolus noch wert, wenn du 3 Stunden sehen bist? Verlästere nicht die Gottheit so. Wenn du doch sehen könntest, dass du viel mächtiger bist als er. Es ist durchaus ein Unglück, dass er blind. Was macht denn Zeus zum Herrn der Götter? Sein Geld? Er ist der reichste im Olymp. Und wer verschafft ihm all sein Gut? Die Menschen. Ihm opfern sie ja alles. Jawohl, so ist's. Um Reichtum zu erflehen, geben sie den Reichtum hin. Die Menschen haben Zeus erst zu ihm selbst gemacht. Wenn du es willst, denkt keiner mehr daran, da oben dem zu opfern. Nicht Ochsenfleisch. Nicht Edelstein. Nicht Gold. Nicht Silber. Nicht Kuchen. Kein Lamm. Kein Gewürz. Kein Obst, kein Brei, kein Honig mehr. Wenn du nur willst, nichts opfern sie mehr. Was groß und schön und herrlich auf der Erde ist, die Menschen haben es von dir. Denn was ist größer, schöner, herrlicher, als so ein Geldsack vollgefüllt? Meint ihr, der wäre hier mein Herr geworden, wenn ich so einen Geldsack je besessen? Was ist denn Wissenschaft und Kunst? Kein Mensch hätte je daran gedacht, sie zu erfinden. Wärst du nicht da? Warum zerschneidet der sein Leder? Wegen dir. Der hämmert Eisen? Wegen dir. Und schmiedet Gold? Wegen dir. Zimmert Holz? Wegen dir. Gerbt Felle? Wegen dir. Und bietet faule Zwiebel an? Und gaunert und schachert und lügt und betrügt und stiehlt und ermordet? Durch dich. Durch dich. Ich habe nie darüber nachgedacht. Dann wird es aber langsam Zeit. Wer treibt das Volk zusammen? Du. Wer macht den König groß? Du. Wer schafft ein Hilfsheer den Ägyptern? Du. Wer lässt die Dirnen auf der Straße tanzen? Du. Wer ist die Ursache alles Glücks? Du. Wer ist die Ursache allen Leids? Du. Wer ist der Grund, dass mir so oft der Magen knurrt? Du. Wieso denn das? Herr, widersprich mir nicht, das reißt mich sonst hinweg. Und ich sollt alles dies vermögen? Und noch viel mehr. Drum hat kein Mensch sich je an dir gesättigt. Satt wird man alles, wie zum Beispiel Liebe, Brot, die Kunst, die Frauen, Rang, Kuchen, Heldenruhm und Würde, Gebäck und Klöße, selbst Unsterblichkeit. Dich aber hat noch niemand satt bekommen. Wer 10 Talente hat, der wünscht sich 20. Und hat er die, dann täten's 40 auch. Ihr habt wohl recht. Doch wie vermag ich alle Macht, die mir, wie ihr versichert, ja gehört, in meine Hand zurückgewinnen? Da siehst du's wieder, Karion. Der Reichtum ist nichts anderes als feig und ängstlich. Nenn meine Vorsicht nimmer ängstlich. Wenn du entschlossen bist, so sollst du bald schärfer sehen als Linkheus. Wie wird das einem Sterblichen gelingen? Ich hoffe es sehr, nachdem Apollo mir in Delphi was verkündet hat. Weiß denn der auch davon? Natürlich. Ich gebe zu bedenken. Mach dir nur keine Sorgen, Bester. Ich heiße Krämylos. Und ich stehe dir zur Seite. Gehilfen werden wir noch viele finden, die bisher stets nur an der Tugend nagen mussten. Ich mag die Lumpiengesellen nicht. Lass die erst mal zu Gelde kommen. Karion, ruf unsere Nachbarn vom Feld. Sie sollen kommen. Jeder kriege hier am Reichtum seinen Teil, so gut wie wir. Ich gehe schon. Nur diesen Korb musst du so lange tragen. Beim Laufen stört er mich. Pass auf, es ist ein Viertel gutes Ochsenfleisch. Schon gut, nun lauf nur zu. Nö, ich bin bereits dabei. Du aber, Plutus, mächtigste der Götter, trittst jetzt herein zu mir. Es ist das Haus, das du mit reichen Schätzen mir noch füllen sollst. Ob ehrlich oder nicht, mir ist das gleich. Unheimlich wird mir, weiß der Himmel stets, wenn ich ein fremdes Haus betreten soll. Noch niemals habe ich Dank dafür geerntet. Du hast noch nie vernünftige Männer angetroffen, das ist's. Nun, ich bin einer und werde es jetzt auch bleiben. Komm, schnell ins Haus, damit ich auch die Meinigen kennenlernen. Denn nach euch liebe ich am meisten meinen Sohn. Und meine Frau, die liebe ich auch ein wenig. Ich glaube es wohl. Warum sollten wir beide auch Geheimnisse miteinander haben? Hey, Mala, ihr Leute, herbei! Nimmer müde war unser Schritt. Wir sind geeilet, jetzt sind wir da. Liebe Freunde, minderbemittelte Nachbarn, Bauern und Arbeiter, wir haben oft am gleichen Tuch genagt, am Hungertuch. Jetzt ist die Zeit des Nagens abgelaufen. Auf euren Sensen, euren Pflügen, auf euren Zangen, euren Hämmern sitzt die neue Zeit. Ihr Freunde, nun bedarf es eurer Hilfe. Du musst uns jetzt sagen, was all deine Worte im Innern verbergen. Das sollt ihr wissen, liebe Freunde. Mein Herr lässt euch sagen, dass eure Not wie eure Armut, dass eure Plagen wie euer Leid dahin sind. Von dannen sagst du, wie, geflohen? Ein dunkler Sinn ist drin in dem Wort. Ihr armen Tröpfe, hört! Mein Herr kam eben jetzt nach Hause mit einem Alten, der triefte nur von Schmutz, war krumm, verhutzelt, zahnlos, glatzköpfig auch und, wie ich glaube, gar beschnitten. Und weiter nichts? Und einen Sack, den trug er auf dem Rücken. Ein Sack voll Gold? O goldene Kunde! Ja, einen Sack voll Leiden und Gebrechen! Du glaubst, du dürftest ungestraft ehrsame Bürger zum Narren hier halten? Er hat uns verspottet. Man muss ihn jetzt hängen. Ist unsere Not nicht groß genug, dass uns dein Herr hierher beschieden, die Mittagsruhe mit Spott zu kürzen? Ich sehe, ihr könnt es länger nicht ertragen. Und ihr sollt sehen, dass es nicht Übermut, nicht Spott war, euch hierher zu rufen. Mein Herr hat Plutos in sein Haus gebracht. O Plutos hier! Olympische Freude! Jetzt werden auch wir einmal steinreiche Leute. Vor Tanzen will ich euch den Reigen der Reichen und euch lehren, die Füße zu setzen wie die vornehmen Herren. Rechts rum und links rum und vorwärts und rückwärts. Vorwärts, ihr Kinderchen! Meckert und blökt wie die Schäfchen, die lustigen Ziegen. Und ihr, schwarze Böcke, mir nach! Leckt euch die Hörner ab! Plutos ist hier! Plutos ist da. Streicht euch die Eselsohren golden an, dass sie die Botschaft recht vernehmen können. Ein rechtes Schwein, das findet auch den rechten Dreck. So, liebe Freunde, ich gehe jetzt in dieses Haus hinein. Ihr bleibt jetzt hier und wartet und bedenkt es fein. Wir sollen's bedenken? Man müsste, man sollte. Zum Lobe des Gottes ein Liedlein wohl singen. Doch seht. Aha, Gott grüß euch, liebe Nachbarn. Doch nein, dieser Gruß ist ja ganz altmodisch und verschimmelt. Willkommen, gute Leute. Ich freue mich, dass ihr den Ruf vernommen habt, den ich ertönen ließ, um also gleich dienstfertig vor mein Haus zu eilen. Ihr zeigt durch Taten euch als Retter meines Gottes. Den wahren Ares sollst du in mir sehen. Sind wir denn Narren, dass wir den Reichtum jetzt entrinnen lassen? Doch seht, Bepsidimus, mein Freund, kommt dort angelaufen. Ein widerlicher Bruder, zischt wie eine Schlange und schielt wie zwei korinthische Windlichter. Er hat von meinem Glück schon Wind bekommen, sonst lief der fette Kerl nicht so. Bepsidimus, komm an die übervolle Brust. So ist es also wahr. Du bist ein reicher Mann. Beinah, beinah. Nur noch ein kleiner Haken. Der wer? Gelingt die Sache, sind gemachte Leute wir. Gelingt sie nicht, dann ist's um uns geschehen. Hast du den Tempel ausgeraubt? Du denkst von einem Freund so schlecht? Gestohlen. Genauso schlecht gedacht. Ein wenig nur. Nein, nein, zum Henker, nein. Ich bin ganz aufgeregt. Bist du ein Mörder? Wenn du mir so kommst, behalte ich alles ungeteilt. Oho, da sprechen wir zuvor noch ein paar Worte. Nur brave, wackere und vernünftige Leute will ich zu Freunden meines Glückes machen. Ich bring dich um. Dadurch wirst du nicht reicher. Ich sage dir. Schrei nicht so laut. Da drinnen sitzt er. Wer? Der Reichtum. Der Gott? Da drinnen. Wo? Bei mir. Dir. Jawohl. Plutos? Er selbst. Im Ernst? Ich schwör's. Beim Zeus. Beim Herakles. Beim Herakles. Und auch bei Hera, Hermes, Apollo, Aphrodite. Bei allen, und wenn's noch mehr gibt, dann bei denen auch. In einem solchen Fall, da denkst du nicht an mich. Die ganze Sache ist so richtig noch im Reinen nicht. Wieso? Es ist Bedingung, dass wir zuerst ihn sehend machen. Wen sehend machen? Den Plutos. Ist er denn wirklich blind? Bei ihm ist Nacht und Tag dasselbe. Jetzt weiß ich auch, warum er nie den Weg zu mir gefunden hat. Was sollen wir tun? Einen Arzt aus der Stadt. Die taugen alle nichts. Was dann? Ich habe schon daran gedacht, ihn in den Tempel des Asklepios zu legen. Vielleicht, dass dieser Gott der Heilkunst, man weiß ja nie. Das ist's. Ich hab's getroffen. Komm, schnell ans Werk. Das soll geschehen. Zurück! Was habt ihr vor, ihr Menschenwürmer? Welch sündgen Frevel habt ihr ausgeheckt? Er wird ganz Angst. Oh, alles Leid der Welt soll euch zu Häupten stürzen. Ihr wagt, was bis zur Stunde kein Mensch, kein Gott sich je erdreistet. Wer bist du, leichenblasses Weib? Erinien sehen so aus in der Tragödie. Wir prügeln sie mal kräftig durch, dann kommt es bald heraus. Wer meint ihr, dass ich sei? Na ja, wer ist Mutter? Eine Kupplerin. Sag, ist das nicht die Wirtin von nebenan, die mir das Glas stets nur zur Hälfte füllt? Ich bin die Armut. Ah, jetzt ist alles aus. Wieso denn das? Was ist die Armut? Das niederträchtigste Geschöpf der Welt. Ja, wir können doch unseren guten Gott jetzt nicht im Stiche lassen. Wir sind doch schließlich Männer und zwei und das ist nur ein Weib. Ich habe doch keine Waffen bei mir. Mein Gott, allein, ich wette, schlägt diese Vettel in die Flucht. Dir wagt es noch zu mucksen, ihr verworfenen Knochen? Wir haben dir kein Haar gekrümmt. Der Plutos bleibe blind. Das könnte dir so passen. Du fliegst aus Griechenland hinaus. Jawohl, so ist's. Was? Mich wollt ihr verjagen? Ihr könnt den Menschen keinen schlimmeren Dienst erweisen. Das werden wir ja sehen. Nun gut, es sei. Ich bringe euch den Beweis, dass alles Gute dieser Welt mir, mir ganz allein zu danken ist. Vermag ich's nicht, so macht mit mir, was euch gefällt. Luft, Luft, ich kriege einen Krampf vor Lachen. Block, Prügel, Schwert und Eisen steht mir bei. Was ist die Strafe, wenn du's nicht beweist? Was dir gefällt. Das Gleiche trifft auf euch, wenn ihr verliert. So soll sie 20 Tode sterben. Wir haben ja an Zweien schon genug. Und diese sind euch sicher. Nun sprechet beide und kämpft mit Kühnheit den Kampf des Mauls. Ich will als Erster diesen Kampf beginnen. Ihr seid euch alle wohl darüber im Klaren, dass es nicht mehr als billig ist und auch gerecht, dass es dem ehrlichen und braven Bürger wohler geht und dass dem Schurken und dem Frevler das Unglück folge und es ihm eben schlecht ergeht. Ihr habt mich alle ganz genau verstanden. Jetzt habe ich das Mittelchen erobert, Gerechtigkeit in diese jämmerliche Welt zu bringen. Der arme alte Plutos in meinem Hause dort ist blind. Wir müssen ihm die Augen wiedergeben, damit er sehend wird und so den Weg zu unserer Hütte findet. Gut gesprochen. Er hat recht. Wer könnte der Menschheit einen größeren Dienst erweisen als wir? Niemand, niemand, das kann ich bezeugen. Ist dieses Leben denn ein Leben? Dem Halunken das Gold, dem Narren das Glück und wir? Wir, die wir nie betrogen, nie gestohlen, nie gemordet haben? Ihr wisst ja selbst am besten, was ihr nie getan. Wenn wir den Plutus sehend machen, wird sich das alles ändern. Wer jetzt noch Mut hat, sich zu äußern, möge es tun. Lasst euch doch nicht von diesem Schwachkopf so betören. Was würde sein, wenn Plutos geheilt von seiner Blindheit gleichmäßig alle Güter würde teilen? Wer würde sich der Wissenschaft und wer der Kunst befleißigen? Wer dächte noch an Arbeit? Den Sklaven brächte ich schon bei. Woher bekommst du deine Sklaven denn? Von meinem Geld. Wo willst du den Verkäufer finden, wenn keinem es an Geld mehr fehlt? Ich kenne einen aus Thessalien. Der kommt bestimmt dann noch. Wer wird dann ein Gewerbe noch betreiben, bei dem er seinen Kopf verlieren kann? Du selbst musst pflügen, backen, säen und schwitzen. Mühseliger wird dein Leben sein als jetzt. Oh, oh, oh, das warten wir mal ab. Wo willst du schlafen denn? Im Bett? Mitnichten. Kein Mensch wird daran denken, dir noch eins zu zimmern. Warum denn auch? Er hat ja Geld genug. Was kannst denn du uns anderes bringen als Not und Sorge, Leid und Hunger, dazu noch Läuse, Wanzen, Flöhe, Mücken und wie das Ungeziefer alles heißt? Das ist des Bettlers Leben, nicht der Armut. Sind Bettelei und Armut nicht verwandt? Der Bettler ist entblößt von allem. Arm ist jedoch, der mäßig lebt. Verschont vom Überfluss, bewahrt vor Mangel. Und solches Knickerpilzenleben wagst du erstrebenswert zu nennen. Wer sind denn die Genossen Plutos? Sie plagt das Zipperlein, das Blut verkalkt, die Leber drückt und die Verdauung krankt. Sieh meine Freunde an, wie schlank und straff gespannt sie sind. Der Hunger macht die Hüften schlank, das weiß ich wohl. Wie lange wollen wir sie noch prahlen lassen? Habt ihr es gehört, ihr Freunde, mit welch tölpelhaften Gründen uns dieses Frauenstück beschwatzen will? Die Armut sei weit besser als der Reichtum. Die Menschheit flieht mich nur, weil ich zur Besserung sie zwinge. Ich kann darauf nur sagen, ist Zeus denn selber blind, dass er den Reichtum wohl für sich behält und diese Alte da den Menschen schickt? Ihr Toren, arm ist Zeus. Wie kommt es denn, dass er die Sieger zu Olympia mit einem Ölbaumkranze schmückt? Mit einer goldenen Krone müsste er es tun, wenn er so reich ist, wie du hier verkündest. Erspart! Mit Lumpereien zahlt er unsere Sieger ab und hält den Reichtum gut verwahrt in seiner Tasche. Pfui, schmutziger Filz, die Götter zu beflecken. So mögt dir Zeus doch einen Ölbaumkranz auf deinen Schädel schlagen. Wir wollen auf dem Kopf die goldene Krone. Ihr wollt mir alles Gute frech verleugnen. Scher dich zum Henker. Wir haben Besseres zu tun, als mit der Armut hier zu schwatzen. Jetzt pack dich fort, sonst kommst du in den Block. Der Tag wird kommen, an dem ihr beide noch zurück mich rufen werdet. Mag sein, doch komm hier keine Stunde früher, rate ich dir. Ihr Menschen ohne Einsicht, ohne Sinn, ihr selbst seid blind, dass ihr das heim... Lass sie mit eingeschlagenem Kopf ruhig schreien. Wir sind jetzt reich, das heißt noch nicht. Doch wollen wir es bald sein. Wie wird ein Bart mir stehen und frisch gesalbt? Ich werde stolz mein Haupt durch alle Straßen führen. Der Arbeit, aller Armut will ich ohnehin zu sehen, in das verhasste Antlitz spucken. Nun wollen wir ganz schnell den Arm reichen, dort unter den Altar Asklepios legen. Jetzt aber schnell, damit nicht wieder jemand die Sache unterbricht. Hey, Karion! Hier bin ich, Herr. Den Plutus hübsch manierlich in Decken eingewickelt und unter den Altar Asklepios gelegt. Er liegt bereits und rührt sich nicht. So wollen wir doch sehen, was sich ereignet. Ins Haus, Blepsidimus, ins Haus! Jetzt werden sie drinnen das Schicksal beschwören. Wir werden's nicht sehen. Doch werden's bald hören. Denn seht, dort kommt der Sklave schon. Auf, Sieg, Sieg, des Bluters Nacht versank. Und wenn ihr brave Leute seid, dann wird es euch bald besser gehen, als ihr es je verdient. Mein Herr ist über alle Maßen glücklich, ich bin es auch, und Pluters noch viel mehr. Der arme alte reiche Gott hat seine Augen wieder. Und kann jetzt sehen... Die Kunst Asklepios hat ihn geheilt. Die Not... Vorbei. Die Sorgen... Vorbei. Die Armut... Vorbei. Was soll denn dieses Schreien und Brüllen? Hey, Kalon, die Arbeit liegt im Haus. Ja, vor langen Zeiten war mal Arbeit da. Was soll denn das? Du, teure Herren, rede nicht so viel. Bring lieber Wein uns her und trinke selber mit. Ich weiß, du tust es gern. Wieso denn das? Das Glück ist eingekehrt. Der Plutos sieht. Oh, welche Freude, welche Götterpracht. Du musst es mir genau erzählen. Ich fange an. Zuerst habe ich den Bart ihm gut gescheuert mit kaltem Wasser. Wie leicht konnte er den Tod sich dabei holen? Dann packte ich ihn und breitete ihn aus, grad unter des Asklepios Altar. Kaum lag er da, das Opfer neben ihm aus Brot und Kuchen, da schien mir, dass der ganze Raum mit Schwefel, Pest und ähnlichen Gestänken sich gefüllt. Auf einmal zuckt ein greller Blitz hernieder und vor mir steht, als ob wir lange Jahre Freunde wären, Asklepios. Ach. Vor Aufregung und Staunen war mein Magen ganz prall vor Luft. Und jetzt vor Schreck stieg ein kräftiger Rülpser mir so laut hervor, dass ich in Sorge war, der Gott möge gleich darauf verschwinden. Der aber schien durch den Beruf als Krankenpfleger an derlei Gerüche schon gewöhnt, ließ sich nicht stören und mischte eine Salbe an aus Knoblauch, Feigenblättern und Essenzen und schmierte sie dem blinden Gott auf seine Augenlider. Da heulte Plutos auf. Der andere Gott jedoch, Asklepios, mit einer Stimme, die kein Mensch an ihm vermutet hätte, »Hier bleibst du stehen, Gesalbter, die Sache ist zur Hälfte erst getan.« Kaum hat er ausgedonnert, da zischten Schlangen, zwei ungeheure Schlangen, durch die Mauerritzen und leckten ihm die Wimpern ab, und eh du, liebste Herren, 10 Schläuche roten Weins verschluckst, stand Plutos aufrecht da und sehend war er. Da schnalzt Asklepios mit der Zunge, die Schlangen verkrochen sich, er selbst hernach, und nur der gute alte Plutos steht laut singend da und kann vor Freude sich kaum halten. So war's. Die Wahrheit sprach durch mich. O ewige Götter, wie ist eure Macht unendlich? Nur kein Gefühl. Wir sind jetzt reiche Leute. Setzt nun das beste, lustigste Gesicht um eure Nase rum. Die Reichen nur, die ungerecht erworbenes Gut besaßen, die blicken finster drein und runzeln die Stirne. Wir aber wollen Kränze tragen und jauchzen, dass der Boden wackelt. Ich will ihm schnell ein wenig Naschwerk holen. Lass deinen Kuchen doch, es wird ihm ja nur schlecht davon. Er muss doch was zu naschen haben. Die neuen Augen müssen sich doch irgendwo dran weiden können. Doch seht, hier kommt er selbst, der allgewaltige Gott. Mein Gott, mein Gott. Du, Helios, du edler Sonnenglanz, sei mir zuerst gegrüßt. Mit Schmerz und Scham gedenk ich all der schlechten Menschen, die ich, nicht sehend, mit Geld und Gut für Freveltaten reich beschenkt. Ich war ein unglückseliger Tor. Zu Ende die Not. Alles Heil sei dir. Was ich auf einmal viele Freunde habe, mit welcher Stimme die dem alten Heil da schreien, gefällt mir ganz und gar nicht. Willkommen, liebster Gott. Ach, mir willkommen, mir so hoch willkommen, du allerliebster Gott. Ich darf dich überschütten, doch mit Zuckerwerk. Davor behüt mich Zeus. Wir wollen nicht hier vor dem Haus den guten Menschen mit schmatzenden Geräuschen die Stimmung ganz verderben. Ich will dein Gast sein, doch in deinem Haus. Willkommen bist du mir und ewig bleibst du's immer. Ihr guten Leute, geht nach Haus, der Gott ist später auch bei euch zu Gast. Nun, Weib? Der Gras den Tisch und nicht gespart. Wir kriegen doppelt alles wieder rein. Wohlleben ist, wenn man es recht betrachtet, das einzig wahre Leben. Der Reichtum, der an sich schon eine feine Sache ist, wird doppelt zum Genuss, wenn man mit Recht und Frömmigkeit ihn sich erwarb. Da sitzen wir an goldenen Tischen und schlagen uns die Bäuche voll. Ein Narr, der sich mit einem solchen Gott entzweit und Plutos sich zum Feinde macht. Komm, Junge, komm. Vor Abend müssen wir noch bei ihm sein. Ach, liebster Freund, du brauchst mir nichts zu sagen. Ich sehe es deiner bleichen Farbe an. Du suchst den neuen großen Gott, um dich an seinen goldenen Gütern zu erquicken. Ach, Ich bin glücklich, mir fehlt nichts. So bist du also, wie man sagt, ein braver Mann und gehst zu Plutos, die Entlohnung abzuholen? Oh, großen Reichtum hat der Gott mir einst beschert. Und ich glaubt, er sei am besten angelegt, wenn ich ihn teilt mit Freunden, die in Not geraten. Da wird er schön zerronnen sein. So war es auch. Die Freunde tranken mir die Kannen leer und aßen meine Tische blank. Und dann war ich für sie nicht mehr als jeder Bürger dieser Stadt. Und jetzt bist du von deiner Not geheilt? Hier, diesen alten Mantel will ich dem Gott zum Danke opfern. Und die zerlaufenen Schuhe hier, die treulich 13 strenge Winter in freundlicher Vereinigung mit mir verbrachten. Das lob ich mir. Das sind doch wenigstens noch Weihgeschenke. Oh, ich bin verloren, ruiniert, verloren. Bin 5, bin 10, bin 100 Mal, bin 1000 Mal. Oh, bin 100.000 Mal verloren. Ich unglücklicher Mensch. Okay. Dem Mann geht's offensichtlich nicht ganz gut. Mit dieser Keule will ich alles niederschlagen, alles verloren, verloren habe ich alles, all mein Hab und Gut, verloren, blind soll er wieder werden, dieser Gott. Aha, nachdem der Gott jetzt Augen hat und sieht und nun auch brave Bürger mit seiner Gunst beschenkt, da ist dir das passiert, das gibt zu denken, Freund. Wo ist er? Ihn meine ich, der uns versprach, zu reichen Herrn zu machen. Mich hat er bis zum letzten Loch gebracht. So kann es kommen. Du zählst wohl auch zu seiner Bande. Zu welcher Bande, Herr? Zur Bande dieses Gottes, du spitzbübischer Eierkopf. Wer hat mein Geld? Hast du mein Geld? Du zwinkerst mit den Augen. Aha, ich sehe schon. Du hast es mir gestohlen. Du Schuft, du Hund. Sind dies die besten Sitten, die du hast? Freund, hast du Hunger oder bist du wirklich rasend? Du hast zwar einen Stock, doch rate ich dir zuvor noch, diese Arme anzusehen. Ganz Hellas schuldet Plutos Dank. Du also auch. Wie kommst du zu dem Mantel? Ah, noch gestern trugst du den zerrissenen Lumpen da. Jetzt sehe ich erst die gleiche Hinterlist in euren Blicken, die gleiche freche Stirn, die gleichen schändlichen Gedanken. Was treibt ihr beide hier? Bestimmt für mich nichts Gutes. Dessen sei gewiss. Oh. Vater Zeus, beraubt bin ich und diese beiden Mordgesellen wollen sich an meinem Golde gütlich tun. Und im Vertrauen darauf, dass sie ja doppelt sind und ich nur einfach, verhöhnen sie mich noch. Wenn du den Tod bei leerem Magen sterben willst, so sprich nur fort. Ihr wagt es noch zu leugnen, ihr verdammtes Pack. Da drinnen gibt's gebratene Gans. Hier, ich riech es doch. Von welchem Geld denn, wenn ich bitten darf? Was? Du riechst in unserer Luft herum? Sein Mäntelchen ist ärmlich. Er wird sicherlich nur frieren. Oh, Zeus und die olympischen Götter alle. Oh, diesen schnöden Hohn mir, einem Volksfreund, einem Ehrenmann. Ein Ehrenmann und Volksfreund, du? So prüf mich doch, ob ich's nicht bin. Dann gib mir Antwort auf die Frage. So frag. Bist du ein Bauer? Seh ich so aus. Ein Kaufmann? Zuweilen auch. Ein Handwerk hast du nicht gelernt? Ich nicht. Und wovon lebst du? Von öffentlichen und Privatgeschäften. Ein Faulenzer, ein Tagedieb mit anderen Worten. Nur gut, dass es Gerichte gibt für derlei Gesindel, wie du bist. Es tut mir leid, ich muss dich edlen Patriot verklagen. Die Klage führe ich. Den Mantel her. Du, er spricht mit dir. Zu Hilfe, Bürger, zu Hilfe, man sieht am hellen Tag mich aus. Die Schuhe aus. Hörst du? Er meint schon wieder dich. Komm einer her und rühr mich an. Den Mann, den möchte ich sehen. Der Mann bin ich. Ein Wort noch, Freundchen. Den linken auch. Och, hab ich denn keine Zeugen für die Tat? Er muckst, was habe ich dir gesagt? Au, zu Hilfe, Mord, au, ein Ehrenmann wird ausgeplündert. Gib deinen alten Mantel her. Er ist bereits dem Gotte schon bestimmt. Wo hängt er besser als diesem Gauner um den Hals? Dem Plutos ziemt ein feierliches Festgewand. Ich habe eingesehen, ihr Freunde, dass ich der Schwächere bin. Zum Abschied sei es nur noch einmal kurz gesagt. Der Plutos, sag ich euch, soll alles büßen. Und auch für euch werde ich den richtigen Flegel finden. Der Staat ist in Gefahr. Die Sitt und Ordnung drohen an dem Geschwätz des neuen Gottes zu zerschellen. Der Staat ist in Gefahr. Der Staat ist in Gefahr. Da sieht man wieder. Kommt einer Lunge mal zu Schaden, gleich schreit er dreifach lauter. Recht und Ordnung ist in Gefahr, als je ein braver Bürger täte. So, komm jetzt, edler Bürger, mit ins Haus. Dort findest du den Gott und ich find seine Gaben. Von Ferne naht sich wiederum ein menschlich Wesen zu uns her. Es ist ein Weib. Ihr guten Menschen, wohnt in diesem Haus der neue liebe Gott? Ich hoffe doch, dass ich nicht ganz und gar den Weg verfehlt habe. Oh, gut geführt, mein zartes Kind. Du stehst vor seines Hauses Tür. So will ich klopfen, dass mir jemand öffnet. Schon gut, da komme ich eben selbst heraus. Wenn du was willst von mir, so sage, was du willst. Ach, bester Mann, mir geht's abscheulich schlecht. Seit Plutos wieder Augen hat, führe ich ein jämmerliches Leben. Hast du's mit den Gesetzen gut gehalten und stets auf Sittlichkeit gesehen? Wem's heute schlecht geht, der ist sehr verdächtig. Oh, spottet nicht des Brandes meiner weißen Seele. Es brennt etwas in dir, nur frei heraus. Ich kannte einst ein Jüngelchen, ein Kerlchen, ach, so brav und artig und geschickt. Zwar war es arm an Geld, doch reich an jenen Dingen, die unser einen oft auf lustige Weise die Zeit vertreiben. Ich allerdings, ich war nicht minder gegen ihn gefällig. Und was hast du dem Knaben so gezahlt? Nicht viel. Mal 20 Drachmen für ein Mäntelchen, mal 8 für ein paar Schuh, ein Kleid für seine Schwester und sein Mütterchen, die ihm so nahe stand, und mal einen Scheffel Weizen oder sonst eine Kleinigkeit. Das ist wahrhaftig nicht zu viel. Er hat dich wirklich sehr geliebt. Ich weiß, es war nicht Eigennutz, nur seine Liebe. Das schwur er oft. Mein Mantel sollte ihn stets an mich erinnern. Der junge Mann ist zu bewundern. Und nun, der schlechte Mensch, jetzt führt er sich auf einmal gänzlich anders auf. Ich schicke ihm diesen prächtigen Kuchen. Willst du versuchen? Er ist wirklich gut. Und lass ihm sagen, gegen Abend käme ich vorbei. Was tut er da? Er schickt die ganze Torte mir zurück und schreibt als letzten Spruch mir auf die Tafel: Einst war der Herakles ein starker Mann. Verstehst du das? Der Junge hat Manieren. Seitdem er reich ist, schmeckst du ihm nicht mehr. Solange er arm war, aß er alles. Und was für Küsse hat er mir gegeben? Und Gänsehälschen nannt er mich und Täubelein. Nahm doch Geld zu neuen Schuhen an. Und eifersüchtig war das Bürschchen. Wenn nur zum Beispiel so beim Wagenrennen ein Renner nach mir schielte, war er so zornig, dass er den ganzen Abend und oft noch eine halbe Nacht dazu er meinen Rücken mit der Faust zerschlug. Und eine solche Seele muss der Mensch verlieren. Jetzt soll mir Blut aus diesem Sündgenbengel zurück an meinen Busen zwingen. Ich habe ihm wohl getan und jetzt verlange ich dasselbe auch für mich. Er schwor mir Treue bis zu meinem Tod. Dann hält er dich bereits für abgestorben. Ich bin es aber nicht. Der Kummer hat mich nur so ganz entstellt. Ach, seht, da kommt er ja. Beim Zeusier ist er krank. Er kann ja kaum auf seinen Beinen stehen. Ach, diese Krankheit ist nur selten tödlich. Ah, Gruß und Kuss. Er meint dich, Jüngferchen. Mein alter Schatz, du bist ja plötzlich grau wie Schimmel. Beim Himmel, das ging schnell. Verspotte nicht mein Herz. Mir scheint, er hat dich lange nicht gesehen. Was lange? Noch gestern tat er sich an meiner Jugend gütlich. Dem geht es umgekehrt wie anderen Leuten. Betrunken sieht er heller, scheint's als nüchtern. Nein, nein, nur bockig ist er wieder mal. Oh, dies Gesicht ist doch das Schönste. Nicht zu viele Runzeln hier und Falten. Nimm die Fackel weg. Schatz, wollen wir ein Spielchen machen? Wo denn, du Neckerschelm? Hier, süßes Wollpilzchen. Was wollen wir denn spielen? Wir wollen raten, wie viele Zähne du noch hast. Da mache ich mit, ich sage 4. Ich 3. 4. 3. Ich kenne mich schließlich besser darin aus. Bist du verrückt, mich öffentlich durch dein Gewäsch zu schänden? Gewäsch, Gewäsch, du hast das Waschen bitter nötig. Das geht doch nicht, sonst wäschst du ja die Farbe weg und all die Runzeln, Risse in dem Brüchenmauerwerk sind sichtbar. Du halt dein Maul, so alt du bist, so hirnlos bist du auch. Du bist so lieb zu ihr, dass ich gar glauben könnte, du wolltest sie verführen. Mich nicht, bei Aphrodite, mich nicht. Ich dulde nicht, dass du das arme Mägdlein hast. Ich liebe sie unendlich. Sie klagt doch über dich. Ich störe sie nicht dabei. Du seist so unverschämt und sagtest ihr, eins war der Herakles ein starker Mann. Das war er auch. Doch will ich keinen Streit mit ihr. Aus Ehrfurcht, alter Mann, erlaube ich dir, das Goldkind in Frieden aufzupacken und mit dir fortzuziehen. Versteh, versteh. Du hast sie satt und darum willst du mir erlauben? Ah, bin ich denn ein fauler Fisch, den man verhöckert? Ich will nicht länger dies verknüllte Wellfleisch lieben. Du hast den Wein getrunken, jetzt schluckst du auch die Hefe. Die Hefe ist zu alt und schimmlig. Bis gestern ging's doch noch. Ich will jetzt zu dem Gotte gehen und ihm mein Kränzchen weihen. Ich habe mit dem Gott auch noch ein Wort zu reden. Was? Die will auch hinein? Dann bleibe ich hier. So geht doch ruhig voraus. Ich komme nach. Was ich in meiner Jugend alles dulden muss. Kaum ist in diese Welt mal etwas Recht gekommen, da heißt es auf der Hut sein, dass die Gerechtigkeit nicht wieder wird vom Unrecht aus dem Haus getrieben. Karion, komm her. Ich bin es, Herr. Ich gehe jetzt ins Haus hinein. Ach, du ein wenig auf die Leute hier, dass sie das neue Glück nicht übermütig macht. Ich werde auf sie achten. Wer hat geklopft? Niemand? Das ist noch weniger, als zu erwarten stand. Bleib hier, ich hab dir was zu sagen, Karion. Wer bist du, der du oben auf dem Dache sitzt und laut um Einlass klopfst? Du kennst mich wohl, ich heiße Hermes, bin der Götterbote. Ach, deswegen steigst du wohl vom Dach aus in die Häuser ein? Du, Sklave Karion, geh jetzt ins Haus hinein und rufe deinen Herrn, sodann sein Weib und seine Kinderchen, sodann die Dienerschaft, sodann den Hund, sodann dich selbst, sodann den Esel und die fette Sau. In welcher Reihenfolge zählst du die Bewohner auf? Zeus will euch alle, ihr Gesindel, in einem Topf zu Brei verstampfen. Die Zukunft bringt uns ja noch lustige Sachen. Und warum will der hohe Göttervater mit unserem Fleisch so wirtschaftlich verfahren? Oh, zum Olymp stinkt das Verbrechen auf. Seit Plutos wieder sieht, will niemand mehr den Göttern Opfer bringen. Nicht Lorbeer, noch Gebackenes, noch Weihrauch oder Früchte. Nichts, nichts, rein gar nichts mehr. So ist's und wird es bleiben. Die Götter haben an unserer Armut lang genug verdient. Ich will ja nicht zu viele Worte für die anderen Götter machen. Allein mir selbst geht's an die Eingeweide. Ich bin doch ruiniert. Es sollte mich freuen. Frühmorgens brachten mir die Menschen sonst schon Leckereien. Weinsuppe kriegt der Hermes, Honig, Feigen. Nun liege ich hungernd an der Straßenecke. Und das mit Recht. Für all das Gute hast du uns genug bestohlen. Weh um den Kuchen am 4. jeden Monat. Du klagst umsonst erst dahin. Weh um das Schinkenbein, an dem ich nagte. Du musst jetzt schon dein eigenes Bein benagen. Weh um den Wein, den ich so gerne trank. Trink Wasser und tritt jetzt beiseite. Deine Zeit ist abgelaufen. Erweis doch deinem Freund noch einen Dienst. Und wenn ich's vermag? Gib mir von eurem Opferfleisch ein winziges Stückchen ab. Doch gut gewogen, bitte. Und was willst du mir bieten? So teil doch nur ein Kuchenkrümelchen mit mir. Hast du die Prügel je geteilt, wenn ich nach einem Streich verwalkt oft wurde? Gib Amnestie und nimm mich auf als Hausgenossen. Du willst die Götterwelt verlassen? Bei euch steht's besser jetzt als oben. Ein Deserteur? Der Götterbote? Da, wo es mir gut geht, ist mein Vaterland. Wie willst du dich auf Erden nützlich zeigen? Ich will dann euer Schmieresteher sein. Und nenn mir den Narren, der jetzt noch stehen wird. Dann euer Handelsmann. Was brauchen wir, den Krämer Hermes aufzufüttern? Wir sind ja selber reich. So werde ich Intrigant. Der Intrigant ist tot. Jetzt bleibt nur Ehrlichkeit. Wegweiser. Oh, Wegweiser. Plutos kann wieder sehen. Den Weg, den er uns weist, den gehen wir. So will ich werden, was du willst. Dann geh zum Brunnen hin und schöpfe zwei Krüge Wasser mir. Das soll dein Probestück als Sklave sein. Und wenn ein Tröpfchen nur daneben rollt, dann wird dir Lümmelchen ein anderes Spiel gezeigt. Oh, dank dir, guter Karion, dank. Ich will es wagen. So, nun heran, ihr guten Leute. Stellt hübsch manierlich euch in Reihen Glied. Wir wollen unseren neuen großen Gott in die Gemächer führen, wo er einst gethront. Er soll Athens Schatzkammer behüten und dort für alle Zeit getreulich walten. Das nenne ich klug und weise. Dem Gott sei Dank und Heil. Und jetzt möge unser hochverehrter Plutus schreiten. Mit Zimbeln und Tänzen, mit Liedern und Sprüngen, so wollen wir begrüßen die glückliche Zeit. Versenkt ist das Unrecht, erhängt ist die Armut. Und was uns jetzt bleibt, ist Reichtum und Glück. Wie jede Katze findet ihre Maus und jede Ziege findet ihren Bock und jedes Männlein doch zuletzt sein Weib, so fanden wir auch unseren süßen Gott. Drum wollen wir nicht länger mehr verweilen und mit dem Gott zu seinem Tempel eilen. Mit Zimbeln und Tänzen, mit Liedern und Sprüngen, so wollen wir begrüßen. Umsonst. Umsonst springt ihr den Tanz des Goldes. Umsonst gebt ihr das Leben Plutos hin. Der Reichtum wird euch zum Bettler machen. Und eh der Sonnengott dreimal die irdischen Gefild umfuhr, da werdet ihr die Armut mit Opfergaben zurückerflehen. Denn ohne mich gibt es kein Glück auf dieser Erde. Ich bin der Schatten, der das Licht erblühen lässt. Ich bin die Not, aus der die Ehrfurcht wächst. Es ist die Nacht, die euch den Tag geschenkt.